Wenn wir die lange Menschheitsgeschichte in tropischen Wäldern anerkennen, können wir auf der Grundlage von Archäologie und Paläoökologie auch gezielte Vorschläge machen, was die Arten und Ökosysteme angeht, die wir erhalten wollen. Oder wir können sogar versuchen, sie in verschiedenen Teilen der Tropen wieder neu anzusiedeln. Ein Beispiel ist die Anpflanzung neuer Bäume. Hier muss man sicher Sorgfalt walten lassen, wenn es darum geht, welche Bäume man wo und wie wieder ansiedelt. Regierungen, Unternehmen und Naturschützer machen gleichermaßen auf die Ölpalme aufmerksam. Sie ist dank einer wachsenden globalen Nachfrage ein wichtiger Weg zum Wohlstand für tropische Nationen und ihre Bewohner. Wenn Felder, Weideflächen und Graslandschaften systematisch mit Ölpalmen bepflanzt werden, kann das Land mehr Kohlenstoff aufnehmen, was langfristig für die lokale Bevölkerung zu ökologischen und ökonomischen Nutzeffekten führt. Und trotz ihres schlechten Rufes in den Medien bedroht das Palmöl, wenn man Liter für Liter vergleicht, weniger biologische Arten als Kokos- und Olivenöl. Insbesondere in Südostasien konnte man jedoch mit Satellitenaufnahmen nachweisen, dass auf den Flächen, die in Ölpalmenplantagen umgewandelt wurden, ursprünglich zum größten Teil unberührte Torfmoorwälder gestanden hatten, und ihr Verschwinden führte durch Feuer und Entwässerung zu beträchtlichen Kohlenstoffemissionen und einem großen Verlust an Artenvielfalt. Archäologie und Geschichtsforschung können entscheidend daran mitwirken, ökologisch besser begründete Lösungen zu entwickeln und das Schwergewicht auf die gewinnbringende, nachhaltige Einbeziehung wirtschaftlich wertvoller Nutzpflanzen in verschiedenen landwirtschaftlichen Systemen zu legen, wie wir es in den Kapiteln 7 und 11 am Beispiel der Ölpalmen in Afrika erfahren haben. Auch die paläoökologische Forschung, von der Untersuchung alter Pflanzenreste an archäologischen Fundstätten in Hawaii bis zur Analyse alter Pflanzen-DNA, die in großer Höhe an der Grenze zwischen Uganda und Ruanda in den Sedimenten von Seen erhalten geblieben ist, hat dazu beigetragen, die Landschaften früherer Zeiten wieder zum Leben zu erwecken. Was wir über die Wälder vor Beginn des europäischen Kolonialismus und unter den verschiedenen klimatischen Bedingungen des Holozäns wissen, kann uns helfen, die Rückverwilderung und die Prioritäten für den Naturschutz zu gestalten. Eine ähnliche Funktion können Studien an Fossilien tropischer Tiere haben, wenn wir festlegen wollen, wo und wie Arten, die aus einem Gebiet, in dem sie früher gelebt hatten, verschwunden sind, lokal auf sinnvolle Weise wieder eingeführt werden können. Dennoch bleibt letztlich die Frage, was wollen wir eigentlich schützen oder wiederherstellen? Bemühen wir uns wirklich darum, eine natürliche Landschaft in einer Umwelt nachzubilden, die, wie wir in diesem Hörbuch immer wieder erfahren haben, in vielen Teilen der Tropen seit Jahrtausenden eigentlich nicht mehr existiert? Oder wollen wir uns lieber mit dem Gedanken anfreunden, dass viele dieser Wälder schon seit langer Zeit erfolgreich bewirtschaftet wurden, bevor koloniale und imperiale Kräfte ans Werk gingen und sie zu den gefährdeten Lebensräumen machten, die sie heute sind? Diese Frage wird immer dringlicher, denn die Schaffung von Schutzgebieten durch Regierungen kann die Rechte und die Existenzgrundlage indigener Menschen beeinträchtigen, deren Vorfahren seit Jahrtausenden in den tropischen Wäldern gewohnt haben.